Vom 19. bis zum 21. März berichteten die Massenmedien der Welt darüber, dass Marschall Kim Jong-un den Test des Bodenstaates des von der Rüstungsakademie entwickelten leistungsstarken Triebwerkes neuer Art begutachtet hatte. Unter ihnen waren die Nachrichtenagentur TASS, die Zeitung Rossiyskaja Gazeta, der Sender Sputnik und die Nachrichtenwebsite Regonium in Russland, die Nachrichtenagentur Xinhua, die Hongkonger Zeitung Dagongbao und der Hongkonger Satellitenfernsehsender Phoenix in China, der britische Sender BBC, die iranische Nachrichtenagentur Inla, die kubanische Nachrichtenagentur Prensa Latina, die vietnamesische Zeitung Gondoi Nyonson, die indische Zeitung Times of India, die Nachrichtenagentur Kyodo, die Zeitung Tokyo Shinbun und der Sender NHK in Japan, der Sender CNN und die Nachrichtenagentur AP in den USA, die Internet-Homepage des Anti-Imperialistischen Forums Deutschlands Nachrichten über die Vorortanleitungen, die Internet-Homepage des Afrikanischen Komitees für Freundschaft und Solidarität mit dem koreanischen Volk, mit seinem Hauptsitz in Nigeria und weitere bedeutende Medien. Die Meldungen waren aufgemacht mit den Schlagzeilen wie Kim Jong-un begutachtete den Test des Bodenstaates eines neu entwickelten leistungsstarken Triebwerkes und Nordkorea Test des Bodenstaates eines neuen Triebwerkes.